Nach diesen sah ich, und siehe, eine Tür stand offen im Himmel, und die vorige Stimme, welche ich hatte zu mir reden hören wie Trompetenschall, sprach, komme hier herauf, so will ich dir zeigen, was geschehen soll. Nach diesem alsbald ward ich im Geist, und siehe, im Himmel stand ein Thron, auf dem Thron saß einer, und der da saß, glich von Ansehen einem Jaspis und sardischen Stein, und rings um den Thron war ein Regenbogen gleich wie Smaragd von Ansehen. Und rings um den Thron 24 Throne, und auf den Thronen 24 Älteste sitzend, angetan mit weißen Gewändern, und auf ihren Häuptern goldene Kränze. Und von dem Thron gingen aus Blitz und Schall und Donner, und sieben Feuerfackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und mitten im Thron und rings um den Thron vier Tiere überdeckt mit Augen vorne und hinten. Und das erste Tier glich einem Löwen, und das zweite einem Stier, und das dritte hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte glich einem fliegenden Adler. Und die vier Tiere haben jedes sechs Flügel, und sind überdeckt nach außen und nach innen mit Augen und sprechen ohne Ausruhen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allbeherrscher, der da war und der da ist und der da kommt. Und wenn die Tiere bringen Preis und Ehre und Dank dem, der da sitzt auf dem Thron, der da lebt in alle Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der da sitzt auf dem Thron, und beugen sich vor dem, der in alle Ewigkeit lebt, und legen ihre Kränze nieder vor dem Thron und sprechen, würdig bist du, Herr, unser Gott, zu nehmen Preis und Ehre und Gewalt, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen waren sie und wurden geschaffen.